Du sagst immer, die Zeiten ändern sich. Sie werden noch schlechter, bevor sie besser werden. NPC, das politische Abendmagazin. Die Starken werden überleben. Das würde dir gefallen, oder? Halt, das darf man nicht sagen. Das ist jetzt politisch unkorrekt. Denn nachdem die knechtende Unterordnung der Individuen unter die Teilung der Arbeit und damit auch der Gegensatz geistiger und körperlicher Arbeit verschwunden ist, haben wir auf unsere Fahne geschrieben, jeder nach seinen Fähigkeiten, jedem nach seinen Bedürfnissen. Und wie leben hier die Künstler? In Kokania gibt es keine Künstler mehr, sondern nur noch Menschen, die unter anderem auch Künstler sind. Kunst, Spektakel, Revolution. ...1963 organisierte die Situationistische Internationale im Rahmen einer politischen Kampagne gegen das Atombombenschutzbunkerbauprogramm RSG-6 eine Ausstellung von Antikunstexperimenten, die in einem Schutzbunker in Dänemark gezeigt wurde. Diese erste und letzte situationistische Entäußerung antikünstlerischer und postavantgardistischer Kreativität und Energie war betitelt mit Destruction of the RSG-6. In dieser Ausstellung waren unter anderem Reliefs zu sehen, die in veränderter Form Schauplätze der Klassenkämpfe und der gescheiterten Revolutionen zeigten. Im dritten und letzten Teil des Vortrages Die Situationistische Internationale, die Avantgarde und der Klassenkampf geht Negator zunächst auf diese Anti-Bilder ein, um dann die Psychogeografie, eine Praxis der SI, näher zu bestimmen. Zwi und Negator ziehen dann abschließend ein Resultat aus der Kritik und Praxis der SI. Der vollständige Mitschnitt des Vortrages steht auf der Seite spektakel.blogspot.de zur Verfügung. Schon die hier kurz vorgestellten Antibilder der Destruction-Ausstellung sind psychogeografische Vergegenständlichungen, indem sie die Irrealität der geschichtlichen Möglichkeiten als vorerst nur ästhetische Verwirklichung der Träume vom Sieg der Pariser Kommune und so weiter evozieren. Damit beseitigen sie zugleich im Akt einer Rezeptionstotalität die Trennung der gegenwärtigen von jenen noch immer von der Geschichte abgehängten, verlorenen Kontingenten des weitergehenden Klassenkriegs. Das Unabgegoltene der Kämpfe jener Vorläuferinnen wird in die Kohärenz mit dem Unabgegoltenen der immer noch klassengesellschaftlichen Gegenwart gebracht. Eine momentane aktualisierende Diskontinuität, eine Stillstellung des Geschichtsverlaufes der Sieger der herrschenden Klassen wird zu träumen spielerisch, aber doch in hellwacher, ironischer Bewusstheit hergestellt. Sie soll nicht von Dauer sein, sie ist nicht für die Museen bestimmt, sondern wird irgendwann vom Feind zerstört oder rekuperiert. Sie ist nicht in einer Sphäre wie der Kunst, Kultur oder Politik festzuhalten. Ihre Experimente können vielleicht als Anregung dienen oder als zu korrigierende, aktualisierende Plagiate, aber wiederholen lassen sie sich nicht. Die SI hat sich dann auch rasch über diese Experimente hinaus bewegt. Sie betitelte ihre programmatische Abhandlung 4 Jahre später, also 1967, dann schon unzweideutig, Zitat, die Situationisten und die neuen Aktionsformen gegen Politik und Kunst. Ab Mitte der 1960er Jahre wurden verstärkt Comic-Zweckentfremdungen eingesetzt. Das Hauptgewicht lag auf dem Wort der Vermittlung zunächst purer Theorie. Destruktiv, negatorische und provokatorische Aktionsformen traten mehr und mehr in den Vordergrund. Genannt seien hier der Straßburger Skandal, die ganzen Entwicklungen bis dann in Nanterre 1968. Ab der Besetzung der Sorbonne 1968, mit welcher die proletarische Bewegung der Fabrikbesetzungen und so weiter im Mai 1968 in Frankreich ausgelöst wurde, schlug dann die initiatorische Rolle situationistischer Wandbeschriftungen vom Comic Zweckentfremdungen und purer, massiver Theorieagitation in eine massenhaft praktizierte Graffiti-Bewegung um. Insgesamt verschob sich die experimentelle ästhetische Praxis oder Antikunstpraxis der SE immer entschiedener weg vom Bild hin aufs geschriebene Wort. So können wir zusammenfassen. Mit dieser Entwicklung ging aber eine Ausdehnung der Alltagskritik in der Form der Architekturkritik und des sogenannten unitären Urbanismus oder unitären Anti-Urbanismus auch genannt, sprunghaft seit 1963 einher. Diese ist wieder nur mit der Psychogeografie zu erklären, deren Konzeption und Formen hier leider nicht im einzelnen Gegenstand unserer Darstellung sein können. Vielmehr muss nun das Bild der SI selbst, ihr gefährliches Spiel mit dem Spektakel in ihrer Zeit, überprüft werden und schließlich ihre Selbstzerschlagung 1972 erklärt werden, weil die Situationistische Internationale zuletzt selber zum spektakulären Bild von einer vermeintlichen Avantgarde geworden ist. Fassen wir vorläufig zusammen. Die Psychogeografie ist jede situationistische Methode, mit welcher angesichts des wirklichen geschichtlichen Drucks, angesichts der wirklichen Diskontinuität von Avantgarde, eine kommunistische, wie sie sich selber bezeichnete, Theoretiker- und Experimentatorengruppe im Proletariat, die Avantgarde-Funktion aufzuheben versucht, weil sie sowohl in der alten Form unmöglich als auch in einer noch zu findenden Form mehr denn je notwendig ist. Vernichtet werden muss Avantgarde als getrennte Organisierung, als politische Repräsentation der Klasse, als künstlerische Sphäre der Bilderproduktion. Die falsche Kontinuität, den mythischen Leerlauf der Waren als Bilder, Bilder als Waren, muss sie stillzustellen versuchen. Als Enfant perdu können die Theoretikerinnen, die Experimentatorinnen mit dieser Stillstellung beginnen, indem sie einzelne spektakuläre Bilder zerstören, sprengen, mit der strategischen Absicht und Konsequenz, dass das Gesamtselbstporträt der kapitalistischen Warentotalität durch die ungeheure Mehrzahl selbst im Interesse der ungeheuren Mehrzahl als Klasse des Bewusstseins gesprengt werden kann. Die situationistischen Neokommunistinnen nennen diese Strategie Konstruktion von Situationen. Alle zu konstruierenden Situationen im Alltagsleben haben die strategische Ziel- und Zweckbestimmung, das zu konstruieren, was Marx die moderne Revolution nennt. Das heißt, weiter Marx, bis die Situation geschaffen ist, die jede Umkehr unmöglich macht. Thank you. Die Geschichte der klassengesellschaftlichen Trennungen, so der Sphärentrennungen zwischen Ökonomie, Politik, Rechtsstaat und Kunst, Kulturwissenschaften. Die Trennung zwischen Praxis und Theorie und, dies kann heute hinzugefügt werden und gegen dem Bewusstsein und der Praxis der Situationisten fast gänzlich ab, ganz basal natürlich die Trennung des menschlichen Geschlechts entlang Sexes, Genderfixierungen, die Subsumption der Individuen unter die Normen dieser Trennungen. Diese gesamte Trennungsgeschichte versuchen die Situationistinnen aus dem Hier und Jetzt des lohnabhängigen Überlebensalltags heraus theoretisch in Frage zu stellen und partiell in antispektakulären Situationen praktisch zu unterbrechen, zu durchbrechen. Dabei entwerfen sie eine Taktik der Stützpunkte, die sogar mit dem Katastrophismus spielt. Die Frage, was geschieht in den ersten Minuten und Tagen einer Revolution, wenn die Theorie zur materiellen Gewalt wird, sobald sie die Massen ergreift? Oder situationistisch formuliert, wenn die theoretische Praxis zur Theorie der Praxis großer proletarisierter Menschenmassen wird, wenn die Praxis der Theorie in Theorie der Praxis umschlägt, diese Frage ist vom Proletariat in Frankreich im Mai 1968 anders beantwortet worden, als sie in Deutschland je beantwortet worden ist oder beantwortet würde. Die kritische Theorie Adornos und die der Situationistinnen ist von diesem Unterschied zutiefst geprägt. Nach allem, was an Kritik an den existierenden historischen Avantgarden bereits von der SI geleistet worden ist, muss das irritieren. Es kann nur dann begriffen werden, dass dieses Wort hier relativ umstandslos eingesetzt wird, von Guy Debord in dem Fall und Sanguinetti. Im letzten Dokument der SI bei ihrer Auflösung 1972, wenn die ganze Ambivalenz der Situation, in der sich die Situationisten in ihrer Zeit fanden, gesehen wird, nämlich dass diese Rolle, Aufgaben einer politischen und ästhetischen Avantgarde, trotz deren Ende selbst noch wahrnehmen zu müssen, als enfant perdu, obwohl sie damit heillos überfordert waren, wie jede andere Gruppe von Experimentatorinnen und Theoretikerinnen, dies Brett dennoch tun zu müssen, in neuen Formen, in neu zu erfindenden Formen, nur als eine Bewegung der enteignenden Aneignung und als eine Bewegung der Experimente mit Entwendungen und mit in diesem Sinne aufgefassten Stützpunkten, Stützpunktebildungen in Kultur, in den Räumen, in den urbanen Räumen, wie etwa auch fliegende Universitäten und Untergrund, Universitäten nennt man es ungern, aber die Studentenbroschüre der SI bezog sich darauf, dass es so etwas in den USA gegeben hatte, die Broschüre über das elende Studentenmilieu, und versuchte diesen wiederum zu entwenden gegen Universität als einen Teil des Staatsapparats. Dies alles in einer Beschleunigung der Konstruktion von Situationen gefasst, strategisch, zugleich als Stillstellung im Sinne von Walter Benjamins Notbremse, einer Produktionsweise, die sich als Barbarisierung und Technisierung zugleich zu überschlagen droht und überschlug. Es war ja in der Phase des Kalten Krieges, Kuba-Krise und eben ständige gegenseitige Mutual Assured Construction, nannte man es später, atomare Vernichtungsdrohungen der beiden Blöcke kapitalistischer Macht. Und in dieser Situation ist zu überprüfen, ob in der Strategie der Bemächtigung, die sozusagen eine Avantgarde dem Proletariat vorschlagen muss, eine Avantgarde, die keine sein kann, und in einer Bewegung, wie sie dann im Mai 68 tatsächlich als eine blitzartige, kann man sagen, Bemächtigung aus dem Nichts scheinbar heraus der großen Schlüsselzonen der französischen Wirtschaft Wahrheit zu werden schien, Wirklichkeit zu werden schien, dass dies einen Widerspruch bezeichnet zwischen der Notwendigkeit der Stillstellung als Griff nach der Notbremse im Walter-Benjaminschen Sinne und als eine Strategie der Beschleunigung zugleich. Wie ist das zusammenzudenken? Das Problem, dass uns also beide Varianten kritischer Theorie, die Adornische und so weiter, und Theorie und Praxis, wie die Situationistische, hinterlassen und sich und uns gestellt haben, dieses Problem ist also mit dem Problem der Stillstellung zu bezeichnen, in der geschichts- und revolutionstheoretischen Fragestellung und mit der ästhetisch-begrifflichen Fragestellung, was die von Benjamin gefundene Formulierung, das dialektische Bild zu konstruieren, als revolutionäre Methode, nicht irgendwie ein Bild, ein anderes Bild, sondern als eine Methode, die Konstruktion des dialektischen Bildes, welche Destruktion voraussetzt, was das vor allem als Methode von Theorie und Praxis Verbindung bedeuten kann, der Theorie und Praxis Situationen zu konstruieren. Es gibt hier zwei Richtungen, eine gut gemeinte, anarchistisch gegen das eherne Gehäuse, im Sinne der Staatlichkeit gerichtete, eher Pseudodialektik aus Mythos und Logos, die aber beide nicht aufheben kann in der Kritik der Dialektik der Aufklärung erreichen kann, wie sie einmal gesetzt war, und auch nicht als Mythoskritik. Der Mythos ist der Todfeind, wie Walter Benjamin es vor allem im Passagenwerk auch bezeichnet hatte, aus dem der Wahrheitskern sozusagen durch Sprengung des Lügenmantels herauszusprengen sei. Da gibt es sehr wenige Vermittlungsversuche heute, in der Politik sowieso nicht, aber in der Kunst- und Kultursphäre kann man lange danach suchen, dass überhaupt begriffen wird, was das Problem ist. Und dies aufzuheben in der Methode dialektisches Bild bedeutete, und darauf haben die Situationisten sich auf ihre Art auf jeden Fall eingelassen, das bedeutet Theoriepraxis als Domäne der Gefahr. In aktueller und, das heißt, aktualisierender Gefahrenkonstellation ist dies nur möglich, also in den Klassenkämpfen. Und damit ist mit dieser Methode dialektisches Bild und mit dieser Theoriepraxis als Domäne der Gefahr ist das Feld der realen Klassenkonflikte bezeichnet. Wie wir sahen, haben die Situationistinnen das Ungeheuerlichste der Geschichte gewissermaßen in einen blinden Spiegel gebannt, indem sie die Geschichte der Klassenkämpfe vor und nach ihrem Bruch, vor und nach der Chiffre Auschwitz, die diesen Bruch bezeichnet, durchaus als gebrochenes Kontinuum behandelten. Aber die genaue Bruchstelle, diesen Abgrund, Absturz der ganzen Gattungsgeschichte und der Moderne, der Revolutionsgeschichte selbst, ausblendeten, um mit dem Blick hinein nicht der Lähmung zu verfallen. Sie entrichteten dafür vielleicht den Preis einer Regression ins 19. Jahrhundert. Sie sagten, das ist die einzige Bewegung, die Arbeiterbewegung in dem 19. Jahrhundert, die einzige Bewegung, deren Rückkehr wir wünschen. Und zugleich den Preis der Flucht nach vorn, um so schnell wie möglich, wie sie wiederum sagten, das 20. Jahrhundert zu verlassen. Dafür haben sie jedoch den Spiegel selbst, das Spekulum der modernen kapitalistischen Fetisch-Totalität, theoretisch zerschlagen. Sie haben das verkehrte Bild dieser Gesellschaft, die Gesellschaft des Spektakels, benannt, als letzte materialisierte Ideologie und Religionsform aufgedeckt und die erste Offensive auf die Besetzung des materiellen Lebensprozesses durch die Akkumulation der toten aufgehäuften wahren Bilder eröffnet. Dies nannten sie selbst psychogeografisch die Entdeckung der Nordwestpassage der Revolution, die im 20. Jahrhundert noch ausgestanden hat. Diese letzte avantgardistische Leistung wäre demnach von einer Handvoll Enfants perdus vollbracht worden. der allgemein unerwartete, von der es ihn allerdings jahrelang zuvor vorausgesagte und maßgeblich mitinitiierte Ausbruch einer proletarischen Massenerhebung, die 1968 in Frankreich innerhalb weniger Tage und Wochen die Schlüsselzonen der Wirtschaft besetzte und die Staatsmacht an den Rand ihrer Auflösung trieb, dieser Strategie, Theorie und Praxis der SI vor aller Welt recht zu geben schien, verwandelte sich nach dem Rollback und schließlichen Rückzug jener proletarischen Erhebungen aufgrund ihrer weitreichenden internationalen Ausstrahlung und weitergehenden Subversion, vor allem in Italien bis Mitte der 1970er Jahre, das Bild der SI selbst in ein mythisches. Ihre Konzeption und ihre Techniken wurden rasch prosituationistisch, so nennt die SI das selbst, verharmlost, zerstückelt, fragmentarisiert, partikularisiert, instrumentalisiert. Deshalb war der Schlussakt, dem die Minderheit der Situationistischen Internationale 1972 ihre Selbstzerschlagung nannte, nur konsequent. Das zählebige, untote Bild vom Situationismus läuft dann in der Praxis auf ein Einfrieren des Kunstwerks SI hinaus, im Resultat und Funktionieren in Politik- und Kultursphäre entlang folgenden thesenhaft hier nur zu gebenden Stichworten. Das Stichwort Rekuperation also wäre heute in zwei Spielarten in seinem Resultat und seiner Entwicklung zu benennen und zu skizzieren. Erstens als ein historistisches Tun, ein Einfrieren des Bildes vom Situationismus, ein Ismus, mehr brauche ich dazu nicht zu sagen. Situationisten haben diesen Ausdruck Situationismus von Anfang an explizit und immer wieder als eine Terminologie der offenen Feinde der situationistischen Revolutionspraxis und Theorie bezeichnet, wird trotzdem schnöde immer wieder missachtet, vor allem im Kunstbetrieb. Man spricht fröhlich vom Situationismus. Also diese historistische Einfrierung des Situationismus ist Pro-Situationismus, wie es dann später von der SI weiterer Analyse bezeichnet worden ist. Zweite Variante dieser Rekuperation gerade heute ist die Entwicklung, das fing schon mit Jahrmarktstreiben und Bärenführer, Subversion sozusagen in den Fußgängerzonen sehr frühzeitig in den 60er Jahren an, aus der Abspaltung der Künstler, aus der SI, vor allem in Skandinavien. Das hat sich entwickelt zu einem offen erklärtermaßen antidialektischen, nomadisierenden Spiel des Politik- und Staatsfetischismus, zu einer Pseudo-Subversion des Kunstdings im realpolitischen Geschäft. Es ist der professionelle Switch eines Spiels von Hase und Igel zwischen den festgehaltenen Sphären Politik und Kultur. Es dient ganz klar dem Distinktionsgewinn von Führungskräften im ehernen Gehäuse von Kunst, Kultur einerseits, Politik andererseits und ihren Versuchen, beide festgehaltenen Sphären als solche miteinander zu vermitteln. Der Prüfstein ist also unterm Strich die Frage zur Staatlichkeit oder Antistaatlichkeit. Es handelt sich in der Diagnose der SI beim Prosituationismus und bei seiner Rekuperationsleistung, das Bild der SI zu besetzen im Nachhinein, historistisch oder eben in der pseudo-subversiven aktuellen Form, das Bild zu besetzen, zu benutzen, umzudrehen, zum Situationismus Anhängsel von Kunst und Politik zu machen, handelt es sich um staatlich garantiertes Denken und sogenanntes Engagement des Typus, eines Sozialtypus, der als Idealtypus auf Nietzsche zurückgeht, des sogenannten Künstlerphilosophen. Weil dieses Phänomen, als soziales zeitgenössisches Phänomen, so sehr stark entwickelt auch um 2000 herum und seitdem rasant durch den Absturz auch großer Teile der Lohnabhängigen ökonomisch, verweisen wir auf den Beitrag von Bernd Bayer in dem Bändchen, das wir hinten auf den Tisch gelegt haben, von Gregert und anderen Kunstgesellschaftsspektakel über die Bewegung der Kulturprekären in Frankreich. Das war auch, glaube ich, als das wie zwei Folgen in der Jungle World zu lesen, kurz davor, da wird es genau geschildert am Beispiel dieser Schicht. Die Geschichte dieser Rekuperation, man muss immer das situationistische Diktum vor Augen behalten, rekuperiert wird nur, wer es will. Diese Geschichte möchten wir deshalb sehr kurz beleuchten am Beispiel der Urbanismuskritik der Situationisten. Die SI begriff Architektur als getrennte Sphäre, die von den Proletariern produziert wird und die sich dann gegen sie wendet. Sie produzieren ihre Lebenswelt als Eigentum der herrschenden Klasse und sind sich ihrer selbst als Klasse nicht bewusst. Ihre Nichtkontrolle der gesellschaftlichen Raumzeit wird festgeschrieben. Sie finden sich darin eingebaut und damit ihre proletarische Lebenssituation als versteinerte, in der sie zunächst nicht selbst aktiv eine Situation konstruieren können. Die Psychogeographie ist dementsprechend als Methode negatorisch direkt auf die architektonische Stadtlandschaft gerichtet, um zu erkunden, wie die versteinerten Verhältnisse zum Tanzen zu bringen sind. Sie erforscht den materiellen Lebensprozess der Menschen in seiner sedimentierten urbanistischen Konkretion, so wie Marx die Industrie als das aufgeschlagene Buch der menschlichen Wesenskräfte bezeichnet hat und damit als die basale sinnliche Grundlage für eine historisch-materialistische Psychologie, wenn sie, so Marx, eine reelle Wissenschaft werden will. Es geht darum, die Totalität dieser vergegenständlichten Lebensverhältnisse zu erkennen, um die Möglichkeiten einer konkreten Aufhebung derselben zu finden. Die Psychogeographie schließt den Traum von einer Sache ein, der sich in den dinglichen Objektivationen, den Konstruktionen der menschlichen Baumeisterinnen als gebrochenes gesellschaftliches Unbewusstes ausdrückt. Deshalb entwarfen die Situationistinnen eine psychogeografische Karte der unerschlossenen Zonen des proletarischen Bewusstseins, so wie schon Walter Benjamin in seinem Passagenwerk versucht hatte, den, wie er es nannte, Traumschlaf des Proletariats in Paris des 19. Jahrhunderts als brachliegendes revolutionäres Bewusstseinspotenzial zu deuten, das in der Pariser Kommune kurzzeitig über die Schwelle des gesellschaftlichen Erwachens trat, in der bewussten gesellschaftlichen Bemächtigung der Produktionsbedingungen und der Zertrümmerung des Staats. Damit nahm also die Situationistische Internationale wieder auf mit diesem psychogeographischen Programm, das jetzt öfters erwähnt worden ist, ohne dass wir im Einzelnen darauf eingehen dürfen, nahm sie wieder auf, woran bereits in der Urbanismuskritik oder in der nach vorne treibenden urbanistischen Theorie und Praxis der SI als unitären Urbanismus bereits Anfang, Mitte der 50er Jahre eines der SI-Gründungsmitglieder, der späteren SI-Gründungsmitglieder Asger Jorn gearbeitet hatte, das Mouvement pour une, wie heißt es, Mouvement International pour un Bauhaus Imaginist, also die internationale Bewegung für ein imaginistisches Bauhaus. Hier kann nur kurz skizziert werden, erwähnt werden, dass dieser Bezug auf das Bauhaus ein unglücklicher blieb, in dem Maße, wie die wirklichen Erneuerer oder Fortsetzer der Bauhaustradition um Max Bill damals, so sahen sich jene, Kontaktaufnahmen zu den damals vor allem in Skandinavien weilenden und aktiven Situationisten Asger Jorn und sie dazu aufforderten, eine gemeinsame Aktivität zu entwickeln, um diese Bauhaustradition nun in modernisierter Richtung auch subversiv aufzunehmen. Aber gerade das war eine Illusion. Es handelt sich nicht um eine subversive Neuerfindung der Bauhaustradition in imaginistisch, das heißt quasi psychogeografischer Richtung, sondern es handelt sich nach dem Eindruck, den Asger Jorn und andere von Max Bills Auffassungen hatten, um einen Funktionalismus und einen extremen auf Technologie und man könnte sagen Technokratie-Vorstellungen verpflichteten Stilwillen, der dort Gestalt annahm. Die Vorstellungen auch eines Bauhaus-Imaginist, wo es keine Rollen von Lehrern und Studierenden gibt, wo alle, die daran mitarbeiten sollten, zu bestimmen hätten, was geschieht und das ausdiskutieren und umsetzen, wurden auch in diesem Max-Bildschen Konzept nicht berücksichtigt, nach Auffassung von Asperion, sodass das scheiterte. Und schließlich war aber auch ein, der Punkt wäre gewesen, dass die Kreativität, die in der Asperionschen Vorstellung die Hauptrolle spielte bei der Aufhebung von Kunst, dort überhaupt keine Chance gehabt hätte, in der Max-Bildschen Konzeption. Die zweite SI, die etwas später entstand, also 10 Jahre später kann man etwa sagen, 1963, die skandinavische, wo Asgerjorn schon auch keine Rolle mehr spielte, aber der Bruder von Asgerjorn, Jürgen Nasch, hat dann die Kreativität wiederum in eine sehr neokünstlerische Richtung zu führen versucht, hatte auch keine lange Lebensdauer und wurde von der Situationistischen Internationale, die weiter in eine antikünstlerische Richtung damals sich entwickelte, einfach als Nationalsituationismus bezeichnet. Die Gruppe Spur der Schwabinger, hauptsächlich Schwabinger Künstler und Maler, die sich mit dieser zweiten Situationistischen Internationale fusioniert hatten oder auch eine treibende Kraft dafür waren, wurden ebenfalls damals Anfang der 60er ausgeschlossen. In den Jahren des Übergangs von ihrer künstlerdominierten zu ihrer revolutionären Phase machte die SI in Amsterdam 1959 ihr Büro für einen unitären Urbanismus auf, das Anfang der 1960er Jahre in Brüssel die situationistische Kritik des Urbanismus auf Grundlage eines Elementarprogramms ausarbeitete. Die Konzeption des Derive, La Derive, das Umherschweifen könnte man es übersetzen, als antizipatorischer Forschungs- und Lebensweise revolutionär assoziierter Menschen in Zeiten einer Windstille der Klassenkämpfe in der urbanistischen Moderne. Diese Konzeption geht maßgeblich zurück auf den Lettristen und Situationisten Gilles Yvain, auch den Namen Ivan Steglov bekannt, und diese Psychogeografie-Konzeption als Derive wurde in dem Bericht über den Urbanismus 1953 von ihm zum ersten Mal umfassend formuliert. Ivan Steglov oder Gilles Yvain gilt als Erfinder dieses Zugangs zu der Nordwestpassage der Revolution in psychogeografischer Dimension. Für die Lettristinnen wie für die späteren Situationistinnen formulierte er wegweisend: Der Ausgangspunkt des Traumes liegt in der Wirklichkeit und in ihr verwirklicht er sich. In diesem Kontext bedeutet Konstruktion von Situationen das Experimentieren in dieser Richtung als bewusstes Kollektiv. Was natürlich an Grenzen stößt, wir reden über die Sphäre der Architektur in den Stadtlandschaften, weil der Raum von den Polizeikräften letzten Endes von der Staatsgewalt beschützt wird. Er wird aber auch schon zugerichtet durch den Blick der herrschenden Klasse, allein schon durch die Organisierung dieses Blicks, auch technologisch, einer Klasse, die über die technologischen Mittel zur Selektion der raumzeitlichen Informationen verfügt. Wie du den Raum siehst und was du siehst, hängt von den psychogeografischen Aneignungsbedingungen im Klassenkonflikt ab. Wir nennen hier nur, möchte es aber nicht näher ausführen, das Stichwort Augmented Reality als eine solche neue Technologieform. Wir benennen es als Beispiel für Rekuperation von oben, also die Vermessung, Durchleuchtung, Durchdringung der Räume im Sinne der Überwachung im umfassendsten Sinn. Thank you. das Kapitalverhältnis auf seinen Begriff zu bringen, das setzt einen langwierigen kooperativen Arbeitsprozess vieler kritisch-revolutionärer Menschen voraus, die sich zur Klasse des Bewusstseins organisieren entlang. Als Rekuperation von unten jetzt nur kurz einige thesenhafte Stichworte zur sogenannten Antiglobalisierungsbewegung. Die Antiglobalisierungsbewegung ist das aktuelle Spektakel der gesellschaftlichen Opposition und Subversion. Warum? Statt das Kapitalverhältnis auf seinen Begriff zu bringen, das setzt einen langwierigen kooperativen Arbeitsprozess vieler kritisch-revolutionärer Menschen voraus, die sich zur Klasse des Bewusstseins organisieren entlang diesem Prozess der Kritik. Das Kapitalverhältnis auf seinen Begriff zu bringen, vermeidet die Globalisierungskritik jede Kritik des privaten Klasseneigentums an den gesellschaftlichen Produktionsbedingungen. Sie vermeidet es, von Klasse überhaupt zu sprechen, vermeidet es, von Staatsgewalt zu sprechen im Zusammenhang mit Klassenkämpfen und zieht der Aufgabe einer Selbstorganisation der Proletarisierten zur Klasse des Bewusstseins die Rede von der Multitude der Identitäten und das Konzept des politischen und kulturellen Normatisierens vor. Gegen die Freisetzung der ästhetischen Potenziale der Proletarisierten in Kämpfen und Experimenten um Aneignung der gesellschaftlichen Raumzeit setzt die Antiglobalisierungsideologie aufs Funktionieren. Aktivismus als Spezialistentum von kulturarbeiterischen, also sozialarbeiterischen Repräsentantinnen und Vergemeinschaftung nach der Devise statt Einzelkünstlerinnen Communities. Die Aktivierten sollen, wie Lenin es der Parteiliteratur verordnete, Rädchen und Schräubchen der linken Apparate werden oder aktualisiert in Gerald Raunigs Republic Art Manifesto. Es gelte, die Menschen politisch so zu mobilisieren und einzubinden, mit dem Schlusszitat aus Deleuze Anti-Ödipus, dass revolutionäre Maschine, Kunstmaschine und analytische Maschine wechselseitig Bestandteile und Räder voneinander werden. Statt Kunstkonsum verlangt der Antiglobalisierungsaktivismus gebieterisch von den Leuten Partizipation als Politisierung in Permanenz. Seine angestrebte Choreografie, vor allem in den sogenannten Innenstadtkampagnen und der durchorganisierten Bewegung des Reclaim the Streets, wird wohl am deutlichsten im Kommandoton des Titels eines deutschen Buches kenntlich, das diese Art Subversion in ihrer ganzen Spektralbreite zur Darstellung bringt. Go, stop, act. Im Gegensatz zu den situationistischen Intentionen geht es den Antiglobalisierungsbewegten nie um die Aufhebung der Trennungen zwischen den Menschen, der gesellschaftlichen Sphären, Klassen, Role Models und insbesondere der Trennungen des Geschlechts, sondern immer nur um die ständige Neuverhandlung differenter Positionen, Identitäten und Differenzen. Um mit Hegel zu sprechen, einander bedingende Reflexionsbestimmungen werden hier ebenso dualistisch einander entgegengesetzt, wie in beliebiger Austauschbarkeit beschworen, als Verhandlungsmasse, Manövriermasse für ein nicht enden wollendes stagnatives Spiel der Teilhabe am Spektakel. Es ist das Gegenteil des strategischen Spielens in der situationistischen Konzeption, das zum antispektakulären gesellschaftlichen Kriegsspiel wird. Dieses Unterspiel reduziert sich auf die Ausgestaltung der Maskerade im Karneval der kapitalistischen Konkurrenzsubjekte, wo im Alltag des bloßen Überlebens man sich als nette, repressiv entsublimierte Teamplayers meistbietend verkauft. Als fantasievolles Mitmachen kann die spaßkapitalistische Aktivität noch in die politisch korrekte Arbeit an der Freizeit hinein als Spaß- bzw. Kommunikationsguerilla erweitert werden. Die situationistische Perspektive dagegen war mit Marxens Schluss in den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie so zu formulieren, dass es bei der gesamten Aneignung der kapitalistischen Resultate immer nur um die Durchsetzung der Tendenz zur Freisetzung, zur schrankenlosen Entwicklung, wie er sagt, der Power des gesellschaftlichen Individuums geht. Dessen freie unbestimmte und selbstbestimmte Entwicklung kann sich selbst Zweck werden auf der Basis der maximalen Verfügung von disponibler Zeit. Erst die wirkliche Ökonomie der Zeit ist in einer solchen kommunistischen Gebrauchswerteproduktion möglich, die auf der modernsten Minimierung der gesellschaftlich durchschnittlich notwendigen Arbeitszeit beruht. Schon in der jetzigen globalisierten Produktion um der Produktion willen, wie Marx sie kennzeichnete, ist dafür die materielle Grundlage geschaffen. Durch die heute hervorgetriebenen Produktivkräfte und die erzwungene Kooperation der freien Lohnarbeiterinnen in der kapitalistischen Ökonomie der Zeit. Diese aber erscheint verewigt als qualvolle, krisen- und katastrophentreibende Tauschwerteproduktion, als bisher blind naturwüchsiges Reich der Notwendigkeit. Die kollektive Aneignung des Reichs der Freiheit zu diskutieren und mit allen zur Verfügung stehenden, also gerade den ästhetischen Mitteln zu experimentieren, einem Reich der Freiheit, das auf dieser historisch längst global geschaffenen und im fertigen Weltmarkt durchschimmernden Basis angelegt ist, darum ging es der Situationistischen Internationalen und dies war der Kern ihrer an Rimbaud anknüpfenden Devise »Il faut être absolument moderne«. Was hieß somit für die Situationistische Internationale Poesie? Sie kippte die alte surrealistische Formel »La poésie en service de la Révolution«, also die Poesie in den Dienst der Revolution zu stellen. Das war der Titel einer Zeitschrift in den 30er Jahren in der surrealistischen Bewegung. Und wendete diese Formel um in La Révolution en service de la Poésie. Die Revolution in den Dienst der Poesie. So entwarf sie eine Psychogeografie der Bemächtigung von den schon vorhandenen materiellen Möglichkeiten durch Proletarisierte, die sich nicht länger abspeisen lassen, weder in der ihnen zugemessenen Partie der kapitalistischen Reproduktion als wahre Arbeitskraft, noch als menschlicher Müll. Die Situationistische Internationale ging, wie schon die erste internationale Arbeiterassoziation der Marx- und Bakunin-Ära, von den großen industriellen Weltausstellungen ausgegangen war, ging auch die SI von den modernsten Bedingungen aus, so im 20. Jahrhundert von den reichsten Metropolen des kapitalistischen Urbanismus, die sie als Treffpunkte, Koordinationsknoten für kollektive proletarische Kooperation und Kombination im Weltmaßstab nutzte, anstatt auf parteiförmige, spezialisierte Repräsentation der Klasse im Rahmen der Nationalstaatlichkeit zu setzen, beziehungsweise auf den Global Campus, das globalisierte Elend des Postdoc-Milieus. In der situationistischen Perspektive bleibt auch Demokratie noch Staatlichkeit, Trennung der Gesellschaft in Gesamtarbeiterinnen einerseits und Gewaltmonopol auf der anderen Seite. Trotz des situationistischen Postulats totaler Demokratie in den Räten als Verkehrsform der Herrschaft der Arbeiterinnen und Räte und schon ihrer Keimform, die man schaffen muss, der Räteorganisation, kann die Poesie für sie nie im Rahmen von Demokratisierung bis ans Ende, wie Lenin es genannt hatte, stehen bleiben. Denn dann würde die Revolution, die, wie Marx und die Situationisten es gleichermaßen nennen, die Revolution, die nichts außerhalb ihrer selbst lassen kann, vor der Selbstaufhebung der Proletarität, der letzten Klassentrennung der Gesellschaft Halt machen. Sie würde immer noch bürgerlich bleiben. Vielmehr entfaltet sich die situationistische Perspektive erst in der antipolitischen Übergangsperiode, die laut Marxens nüchterner Feststellung, Zitat Marx, nichts anderes sein kann als die revolutionäre Diktatur des Proletariats. Marx, Zitat Ende. Das heißt, ein mehr als demokratisches Gemeinwesen, wie die Kommunen, die, wie Engels mal feststellte, schon kein Staat im eigentlichen Sinne mehr war. Da diese Form der Macht der, wie die Situationisten es da nannten, der generalisierten Selbstverwaltung von Anbeginn antinational, antistaatlich, radikal, kosmopolitisch ist, kann sie die schon im Weltmarkt entstandene Bedürfnislage nach tauschwertloser, geldloser Aneignung des ungeheuren Reichtums überhaupt erst über die basalen Bedürfnisse hinaus in die ästhetische, poetische Dimension der Lebensgenüsse des Erlebten weitertreiben. So handelt es sich bei Marx schon in der ganzen Geschichte um die Entwicklung der fünf Sinne. Und darauf hat die Situationistische Internationale immer gesetzt. nicht eine Diktatur über die Bedürfnisse, wie treffend das System des sogenannten realen Sozialismus bezeichnet worden ist, sondern eine Diktatur der radikalen Bedürfnisse selbst über das Reich der Notwendigkeit zum Zwecke der schrankenlosen Befriedigung der menschlichen, individuellen und gesellschaftlichen Begierden und Leidenschaften selbst. Diese Wendung der marxischen Formel konnte die Situationistische Internationale schon einmal in ihrer Zeit durch ihren ganzen poetischen Stil aufscheinen lassen, was bis heute ihre Ausstrahlungskraft ausmacht. Thank you.